Aber wenn es diesen Himmel wirklich gibt, an den du so sehr glaubst, dann werden wir beide von dort hinuntersehen. Wenn das alles vorüber ist und die Welt ein besserer Ort. Ich glaubte als Kind, dass wir Menschen Brüder sind, auch wenn sie so oft einander nicht verstehen. Heute weiß ich, der Hass macht die Menschen bös und blind. Und doch glaub ich fest daran, es kann so nicht weitergehen. Es muss nicht bleiben, wie es war bis heute.